Wenn man bedenkt, dass auch die meisten europäischen Städte sich nicht über so lange Zeit bewährt haben, sollten die Beispiele aus Sri Lanka uns wieder einmal über die verbreitete Annahme nachdenken lassen, tropische Wälder seien als Heimat für Stadtbewohner schlecht geeignet. Die immergrünen und halb immergrünen Regenwälder in den Niederungen des Amazonasbeckens stellen Stadtgesellschaften vor vollkommen andere Herausforderungen als die jahreszeitlich trockenen tropischen Wälder in Mittelamerika sowie in Süd- und Südostasien. Wegen der Hitze, der hohen Luftfeuchtigkeit und der sauren, oftmals überschwemmten Böden nahmen manche Archäologen und Anthropologen an, sowohl Städte als auch eine sesshafte Landwirtschaft seien ökologisch unmöglich. Schließlich lebten die meisten noch vorhandenen indigenen Gemeinschaften in diesen Wäldern in kleinen Dörfern und es gab keine eindeutigen Anhaltspunkte für eine gesellschaftliche Hierarchie. Heute jedoch richten die Erweiterung der Infrastruktur, Landerschließung, Plantagenwirtschaft und Viehzucht in solchen Regionen zweifellos unglaubliche Schäden an. Aber wie wir bereits in Kapitel 7 erfahren haben, verfolgte man während großer Teile des Holozäns im Amazonasgebiet auch innovative, ökologisch sinnvolle Wege der Lebensmittelproduktion. Neue Vermessungsarbeiten von mehreren engagierten Teams aus Archäologen, Anthropologen, Umweltforschern und indigenen Gemeinschaften, aber auch die tragische Waldvernichtung und die Beseitigung der schützenden Vegetation offenbarten quer durch das Amazonasgebiet Gartenstadtlandschaften mit Erdarbeiten, Gruppen von Gebäuden und straßenähnlichen Wegen. An dem Fluss Xingu und in seiner Umgebung erlebten solche Siedlungen zwischen 1250 und 1650, unmittelbar bevor die Europäer eindrangen, ihre Blütezeit. Faszinierenderweise erkennt man an ihnen ähnliche Prinzipien wie bei dem agrarbasierten Städtewesen niedriger Dichte, das wir bereits kennengelernt haben. In allen Fällen waren deutlich erkennbare größere Ortschaften an zentralen Stellen von gewaltigen hölzernen Mauern und Gräben umgeben, und diese waren durch Wege, die man in den Wald geschlagen hatte, mit einer Reihe von Satellitendörfern verbunden. Zwischen solchen Siedlungen lagen keine großen abgeholzten Flächen, sondern intakter Wald, der zur Bewirtschaftung früchtetragender Bäume genutzt wurde. Teiche dienten zur Zucht von Süßwasserschildkröten und Fischen, und auf offenen Feldern wurden Maniok und Mais angebaut. Eine ähnliche Reihe stadtähnlicher Siedlungen konnte man durch langjährige Forschungsarbeiten auch auf der Insel Marajon, unmittelbar an der Mündung des Amazonas, nachweisen. Die hügelförmigen Anlagen entstanden im Laufe des ersten Jahrtausends, weil dort ständig größere Ansiedlungen, Bestattungsplätze, Keramikproduktion und Abfallgruben unterhalten wurden. Bevölkerungszahl und Bevölkerungsdichte nahmen bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts zu. Der Spitzenwert lag Schätzungen zufolge bei 100.000. Wie viele es auch gewesen sein mögen, wie in den Gartenstädten am Xingu, so konnte man mit archäobotanischer und zooarchäologischer Forschung sowie mit der Analyse stabiler Isotope an menschlichen Überresten nachweisen, dass die Bewohner der Insel Marajon einen gemischten Speisezettel hatten. Sie sammelten die verschiedensten Pflanzen, jagten wilde Tiere, fingen Fische oder hielten Süßwassertiere in intaktem Regenwald oder in seiner Umgebung. In offeneren Graslandschaften wurden außerdem in begrenztem Umfang Mais und Maniok angebaut. Ein ähnliches Szenario erkennt man auch in den mittlerweile berühmten Siedlungen von Santarém an der Mündung des Flusses Tapajós. Auch hier sorgten eine kleinbäuerliche Kombination aus Maniok und anderen Knollenpflanzen neben Obstbäumen und Fischerei sowie einer gelegentlichen, vielleicht rituellen Nutzung von Mais für den Erfolg eines Netzwerks aus dichteren, bewohnten Siedlungen und weiter verstreuten Satellitendörfern. Interessanterweise hatte in diesem Fall möglicherweise jeder Satellit seine eigene Spezialisierung. In manchen ging man offenbar besonders der Jagd auf Tiere des Regenwalds nach.